Zum 5. Todestag von Genossen Kim Jong-il gab im 16. Dezember der Sekretär des Zentralvorstandes der All-Indischen Fortschrittsfront und der Vorsitzende der Französisch-Koreanischen Freundschaftsgesellschaft jeweils eine Stellungnahme ab. Sie würdigten die unvergänglichen Verdienste von Genossen Kim Jong-il um das Vaterland, das Volk und die Sache für die Verwirklichung der Souveränität in der Welt.